Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: All Tomorrow's Parties, Visionen von Velvet Underground. Tomorrow's Parties, einer der Hymnen von Velvet Underground. Zu finden ist der Song auf der berühmten Platte mit der Banane vorne drauf. Eine LP, die immer wieder unter die wichtigsten 100 Platten aller Zeiten gewählt wird. Es gibt eine Menge an Velvet Underground zu entdecken und obwohl die Gruppe eigentlich nur 5 Jahre existiert hat, zählt sie zu den einflussreichsten Bands überhaupt, die die Rockgeschichte jemals hervorgebracht hat. Und um die geht's heute im Soundcheck. Fangen wir am Anfang an. Der Ort New York City, das Jahr 1965, in einem Raum John Cale, Lou Reed, Sterling Morrison. Thank you. Das ist ein Aspekt, der wenig bekannt ist von The Velvet Underground. Dieses Dylan- und Folkhafte der frühen Aufnahmen. Das war Prominent Man, zu finden ist das in der Velvet Underground Box, aus der die meisten der gespielten Titel in dieser Sendung stammen. Velvet Underground, da ging es wie vielen sogenannten Kultbands zu ihren Lebzeiten, waren sie recht erfolglos und wurden erst lange nach ihrer Auflösung so richtig berühmt. Unzählige Musiker zählten Velvet Underground zu ihren großen Einflüssen. David Bowie, Brian Eno, Joy Division, nur um einige zu nennen. Und das hat auch bestimmt daran gelegen, dass die Velvets einfach die ersten waren, die mit Rückkopplungen, sich stetig wiederholenden Mustern, einfachen Rhythmen so eine intensive Rockmusik hervorgebracht haben. Beispiel White Light, White Heat. Als The Velvet Underground anfing, Musik zu machen, gab es in den USA eine Menge Rock'n'Roll-Bands in Anzügen, die auf irgendwelchen Bällen die Stimmung anheizten. Weder der Summer of Love war da, noch sonst irgendeine große Innovation in der Rockmusik. Da traf es sich gut, dass Lou Reed, ein New Yorker Songschreiber, auf John Cale traf, der gerade aus Wales nach New York kam und schon über eine klassische Ausbildung verfügte und mit Experimentalmusikern wie Lamonte Young zusammenarbeitete. Und dessen Klänge, sogenannte Drones, hatten einen großen Einfluss auf den Sound von The Velvet Underground. Lou Reed und John Cale, die beiden werden oft als die beiden kreativen Pole von The Velvet Underground genannt. Ein bisschen zu Unrecht, denn beispielsweise das einzigartige Schlagzeugspiel von Maureen Tucker hatte auch einen entscheidenden Einfluss auf den Klang der Gruppe gehabt. Sie spielte im Stehen und legte auf die Snare Drum noch ein Tambourin und spielte wirklich nur das Allernötigste. Servant of fire. different colors made of tears. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Venus in Fur ist auch einer der Hymnen von The Velvet Underground und typisch für die Texte von Lou Reed, der auch die meisten Songs der Band schrieb. Der Text ist angelegt an Venus im Pelz, dem Roman von Leopold von Sacher-Masoch. Und passend dazu wurde der Bandname Velvet Underground dem Titel eines Sachbuches über Sadomasochismus entnommen. New York Mitte der 60er Jahre, ein kreativer Schmelztiegel und mittendrin Andy Warhol mit seiner Factory, seiner Vision von genreübergreifender Kunst. Heute würde man vielleicht Multimedia sagen. Warhol entdeckte The Velvet Underground und brachte sie in den Kontext seiner Performances und Happenings und brachte die Gruppe mit einem bildhübschen deutschen Fotomodell zusammen, später auch Femme Fatale genannt, Nico. Tease. See the way she walks. everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the things she does to please. Just a little tease. Come now, see them run now. scherziges. Poor Mary, she's uptight. She can't turn out her light. She wrote Susan in a ball and now she can't see her at all. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girl. But she's in a fix. Amphetamine has made her sick. White powder in the air. She's got no bones and can't be scared. Here they come now. See them run now. Chelsea girls. Here comes Johnny Ball. He collapsed on the floor. They shut him up with milk, and when he died, come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Zweimal Nico Reimer zusammen mit The Velvet Underground, dem Song Femme Fatale, und dann mit Chelsea Girls von ihrem ersten Solowerk, das übrigens Chelsea Girls, übrigens ein Song von Lou Reed und Sterling Morrison, und den hat sie nach ihrem Ausstieg bei Velvet Underground aufgenommen. Man sollte Nicos Rolle im Gesamtwerk von The Velvet Underground nicht überbewerten. Sie war auf dem berühmten Album mit der Banane vertreten, wurde protegiert von Warhol, verschwand aber auch genauso schnell wieder aus der Gruppe. Der kreativste Motor der Band, ob man ihn mag oder nicht, war Lou Reed, der in Velvet Underground den Grundstein seiner späteren Solokarriere gelegt hat. Some people work very hard, but still they never get it right. Well, I'm beginning to see the light. Wanna tell all you people now, now, now, baby, I'm beginning to see the light. Hey, now, baby, I'm beginning to see the light. Wine in the morning and some breakfast at night. Well, I'm beginning to see the light. Here we go again, playing the fool again. Here we go again, acting hard again. All right. Well, I'm beginning to see the light. I want to tell you, ooh, ooh, ooh. Hey, now, softly now. I wore my teeth in my hands so I can miss the hair of the night. Hey, well, I'm beginning to see the light. Now, now, now, now, now, now, now, now, baby, I'm beginning to see the light now. It's come softer. Hey, now, baby, I'm beginning to see the light. I met myself in a dream, and I just want to tell you everything was all right. Hey, now, baby, I'm beginning to see the light. Here comes two of you. Which one will you choose? One is black and one is blue. Don't know just what to do. All right. Well, I'm beginning to see the light. Oh, now here she comes. Hey, yeah, baby, I'm beginning to see the light. Oh, some people work very hard, but still they never get it right. Well, I'm beginning to see the light. Oh, it's getting a little soft in India now. Now, now, baby, I'm beginning to see the light. Oh, it's coming around again. Hey, now, now, now, baby, I'm beginning to see the light. One more time. There are problems in these times, but woo, none of them are mine. Oh, babe, I'm beginning to see the light. Here we go again. I thought that you were my friend. Here we go again. I thought that you were my friend. How does it feel to be loved? How does it feel to be loved? How does it feel to be loved? How does it feel to be Beginning to See the Light, The Velvet Underground, 1968, 69, und allein an dieser Aufnahme wird klar, wie weit The Velvet Underground von den ganzen Flower Power Bands, die auch um die Zeit aktiv waren, entfernt war. Sei es in Reeds Texten über Tabuthemen wie Gewalt, Sadomasochismus, Trans- und Homosexualität oder Drogensucht oder alleine im Erscheinungsbild. Velvet Underground gaben mit ihren Sonnenbrillen und meist schwarzer Kleidung schon eine perfekte New Wave Band ab, lange bevor New Wave überhaupt aufkam. Hören wir jetzt einmal eine Aufnahme, die eine ganz frühe Demo-Version von All Tomorrow's Parties darstellt. Zur fertigen Version ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber das zeigt, welchen musikalischen Werdegang die Gruppe durchgemacht hat. Hier also die ganz, ganz frühe Demo-Version. And what costume shall the poor girl wear to All Tomorrow's Party? A hand-me-down dress from who knows where to All Tomorrow's Parties. And where shall she go and what will she do when midnight comes around? She'll turn once more to Sunday's clown and cry behind the door. What costume shall the poor girl wear to All Tomorrow's Parties? Silks and linens of yesterday's gowns to All Tomorrow's Parties. And why will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She'll turn once more to Sunday's clown and cry behind the door. And what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? But Thursday's child is Sunday's clown, for whom none shall go mourning. A blackened shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. In this world as we know it, sorrows come and go. Now we see the human race has put its footprints on the moon's face. Satellites gone up to the sky, but it's not as nice as looking in your eyes. Satellite of Love, eine ganz späte Aufnahme von Velvet Underground, kurz vor dem Ausstieg von Lou Reed, der dann eine Solokarriere begann und unter anderem auch diesen Song wieder aufgriff. Lange nachdem Velvet Underground zur Kultband erklärt wurden, gab es 1993 eine kurze Wiedervereinigung der Band mit einer Tour in der ursprünglichen Besetzung, allerdings ohne Nico, die bereits 1988 verstorben war. Zu neuen Studioaufnahmen kam es danach nicht. Folgende Aufnahme stammt von einer Live-CD, die The Velvet Underground 1993 in Paris aufnahm, wo sie natürlich frenetisch gefeiert wurden. Für Nico singt John Cale. Here she comes. You better walk. fortune stand. She's gonna play you for a fool. Yes, it's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She's gonna love to just bring you down on a cloud. Cause everybody knows she's a fifth down. The thing she does to please, she's a fifth down. She's just a little tease. In her book, number 37, have a look. She's going to smile to make you frown. What a cloud. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's going to play you. Yes, it's true, cause everybody knows she's a fairy tale. The thing she does to please, she's a fairy tale. She's just a little tease, a fairy tale. See the way she walks, see the way she talks. You're written in her book, number 37, have a look. She's going to smile to make you frown. What a cloud. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's going to play you for a fool. Yes, it's true. Bis zu den Nachrichten noch einen der wichtigsten Songs von The Velvet Underground von ihrem Album White Light, White Heat, um den sich einige Legenden ranken. Der Song ist First Take, das heißt direkt in der ersten Version eingespielt worden, weil die Band einfach keine Lust mehr hatte, aufeinander zu hocken, und es war allen Beteiligten von Anfang an klar, dass es nur diese Version geben wird und keine andere. So kommt auch dieses Konkurrenzspiel zwischen Reed an der Gitarre und Cale an der Orgel auf. Für den Studiobetreiber sicherlich wieder ein Grund, auf Aufnahme zu drücken und das Studio während der Session sofort zu verlassen, um seine Ohren und Nerven zu schonen. Bis zu den Nachrichten also noch Sister Ray. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Just a bigger liver. He says Sucking on my D-Dong. Oh, she just does like this.